Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Ich freue mich hier am Dienstag wieder in diesem Studio stehen zu dürfen. Das ist noch nicht der Titel, aber diese Tatsache an sich mag inspirierend gewesen sein, denn die heutige Sendung trägt den Titel Cologne. Cologne. Woher kommst du? Ich glaube, keine Frage wird häufiger gestellt, wenn ich mein Zuhause mal verlasse, um nahezu Stunde für Stunde, Tag für Tag mit anderen Leuten zusammenzustehen, die ich nie zuvor gesehen habe. So wie es zuletzt einmal mehr in Groningen in den Niederlanden der Fall war. Auf dem Eurosonic Festival. Woher kommst du? Das war die beherrschende Frage. Hatte ich die, sagen wir, 5-mal innerhalb kürzester Zeit beantwortet und auch die entsprechende Gegenfrage gestellt, woher kommst du? Dann immerhin nahte innerhalb dieses Fragereigens so etwas wie Abwechslung, vorgetragen zumeist im Flüsterton. Wo bitte geht's zum Rotlichtviertel? Oder aber, kannst du mir sagen, ob es hier ein Porno-Kino gibt? Konnte ich letztere Frage nach einem Kino nicht beantworten, so wusste ich in Sachen Rotlichtviertel Groningen im Grunde recht gut Bescheid. Kein Wunder. Sowohl die Rotlichtgasse im Norden als auch die im Süden der Stadt hatte ich nun bereits mehrfach passiert, durchschritten, wie auch immer. Die Innenstadt ist klein, die Clubs mit den entsprechenden Konzerten liegen halt mehr oder weniger um die Ecke. Allerdings ist es ein großer Unterschied, ob man nun weiß, wo sich etwas befindet, oder aber, ob man den Weg dorthin erklären soll. Links, rechts, rechts, links. Herrgott, mir ging das holprige Beschreiben und das Fuchteln mit den Armen dabei ziemlich auf die Nerven. So sehr, dass ich nur zu bald einfach in eine fast schon beliebige Himmelsrichtung deutete und sagte, Cologne. Warum? Ganz einfach. Ich wollte es mir leicht machen und nicht schwer. Ich wollte meinen anlässlich des neuen Jahres frisch gefassten Vorsatz nicht bereits jetzt schon wieder komplett über den Haufen werfen. Leicht, so lautete der. Mach es dir nicht immer so schwer, sei ein Adler und kein Bär, so in dieser Art. Was aber, nur zu berechtigte Frage, hat das mit Cologne zu tun? Dazu gleich mehr. Zunächst Musik und leichte Musik natürlich. I swear when I was young, summers were full and fresh and long. Watching the movies with Andy and Ting, dreaming of dances, bad memories don't think. I was said you were a different class. Blue eyes and a messed up past. For every single promise I reneged, every stupid word I wish I hadn't said. First love is the best love. First love is the dream. First love is a fairy tale held tight between you and me. Do you remember the first time? Do you remember the first time? What we had saved, make it last. Even though I knew you'd be a million miles away, and as life happened to me, I know it happened to you. I don't have your number now, but I still see you in everything I do. As good, I'd rather be hurt by you instead. And at the end of it all, my heart was black and blue. But sometimes late at night, I still ask myself if you. Are you? Schon in den ersten Januartagen hatte ich wieder mit dem Laufen begonnen. Die ehemalige Eisenbahntrasse entlang, die jetzt feinsäuberlich asphaltiert, Radfahrern, Spaziergängern und eben auch Läufern vorbehalten ist. Leicht, sagte ich mir unentwegt, wenn es mir nach 3 oder 4 Kilometern nicht mehr ganz so leicht fiel. Und das half. Autosuggestion. Dann freilich kam dieses Festival und mit ihm diese beständig wiederkehrende Frage. Woher kommst du? Solingen, sagte ich zunächst wahrheitsgemäß, blickte sodann in fragende Gesichter und sah mich gezwungen zu erklären. Near Cologne, nahe Cologne also. Das Near ließ ich irgendwann einfach weg. Cologne, das musste reichen. Manche Leute erkundigten sich auch, wo ich während des Festivals übernachten würde. Anfangs überlegte ich noch krampfhaft, wie ich das erklären könnte. Meine Unterkunft lag ja nun doch etwas außerhalb. Dann aber beließ ich es bei einem schlichten Cologne. Und den Gesichtszügen meiner Gegenüber entnahm ich, dass die Frage offensichtlich zufriedenstellend beantwortet war. Welche Bands wirst du heute Abend sehen? Auch das war eine häufig gestellte Frage. Nun spielten aber jeden Abend 60 oder 70 Bands. Sich da vorab festzulegen, wäre in solch einer Situation schon fast fahrlässig gewesen. Und auch schwer. Ich hingegen wollte es leicht. Sagte also auch hier, Cologne. Und versuchte dabei, das L so gut wie eben möglich zu verschlucken. Cologne, so etwa sagte ich, es sollte klingen wie Come on. Also Hör mal, wie soll ich das jetzt schon sagen können, welche Band ich mir heute Abend anschaue? Come on, Cologne. Manchmal passierte es, dass jemand anderes sich unmittelbar darauf bei meinem Gegenüber erkundigte und ihn oder sie fragte, wen wird er sich denn jetzt anschauen? Cologne hörte ich dann und es war gut so. Yeah. Musik von der britischen Band Temples. Das neue Jahr, es ließ sich leicht an. Cologne. Mit gerade einmal einem Wort hatte ich mich 4 Tage lang mehr oder weniger erfolgreich durch ein von zahlreichen internationalen Gästen besuchtes Festival geschlagen. Cologne. Ich fühlte mich an einen Drummer erinnert, der mir vor Urzeiten mal gesteckt hatte, er sei glücklich und habe es verdammt leicht. Ein Dach über dem Kopf, wenn auch fast jeden Tag ein anderes, zu essen, zu trinken reichlich und abends auf der Bühne müsse er nur bis 4 zählen. 1, 2, 3, 4. Mehr verlange kein Mensch von ihm. Ich hatte ihn damals womöglich etwas irritiert angeschaut. Heute freilich weiß ich nur zu gut, was er meinte. Irgendwann später traf ich einmal die amerikanische Band Faith No More, deren Mitglieder mir beschrieben, wie sie noch am Tag zuvor einen Anhalter mitgenommen hatten. Wohin er denn wolle, habe man ihn gefragt. Cologne, hätte der junge Kerl gesagt. Woher er käme? Auch hier die Antwort, Cologne. Und wie es ihm gehe? How are you? Wie bei allen anderen Fragen, die Antwort sei immer die gleiche gewesen, auch in diesem Fall Cologne. Zugegeben, diese Episode, diese Erzählung war mir nun zuletzt natürlich leuchtendes Vorbild. Die neue Leichtigkeit. Schön, irgendwo hatte ich zudem gelesen, die Deutschen blickten optimistisch in die nähere Zukunft, mehrheitlich. Da bist du dabei, endlich, hatte ich mir zugeraunt und als mich ein Schüler nach der Uhrzeit fragte, sagte ich überschwänglich, Cologne. Dann jedoch zogen Wolken auf, schwere dunkle Wolken. Das britische Label Ninja Tune meldete sich und bot an, ich könne zu einem frühen Zeitpunkt nahezu exklusiv Musik aus dem neuen Album des Briten Actress spielen. Ich willigte natürlich freudig ein, obschon mir klar war, Cologne, damit würde ich in diesem Fall nicht weit kommen. Bye. Cologne, Actress. Zu Deutsch Schauspielerin. Die Figur dahinter freilich ist ein Mann, Darren Cunningham. Aufgewachsen in Wolverhampton, England in den 80er Jahren. Sein genaues Geburtsdatum scheint unauffindbar. Interviews kaum. Profifußballer, das immerhin ist bekannt, wäre er fast geworden. Spielte bei West Bromwich Albion, Mittelstürmer. Bis vor etwa 10 Jahren eine Knieverletzung das Aus bedeutete. 4 Alben seit 2008. Das jüngste erschien nun vor wenigen Tagen. Titel Getaway. Darauf Technomusik höchster Abstraktion, die einmal mehr an den Teller erinnert, dem bisweilen das Wichtigste fehlt, das Essen. Analog dazu in diesem Fall die Beats. Verrutscht sind sie, gefallen in ein räumlich gesehen weit hinten, wo sie sich oft ausmachen wie das gequälte rhythmische Aufstöhnen schlecht geölter Maschinen. Es knirscht und knistert wie bei Burial, doch es fehlt die Erlösung. Das Aufgehen im tanzbaren Beat, meinetwegen auch das Essen. Es ist eine gewisse Qual, dieses Album zu hören. Immerhin aber, und das sei betont, eine verdammt süße. Wer vergessen hat, mit welch bleierner Schwere Dubstep vor etlichen Jahren selbst ausgelassenste eigene Befindlichkeiten auszubremsen wusste, dessen verblasste Erinnerungen werden hier aufgefrischt. Dieses Album brütet, bisweilen brutal, langsam vor sich hin, ohne jede Gnade. Und spätestens das typisch kratzende Geräusch, welches entsteht, wenn die Nadel festgefahren scheint auf der letzten Rille des Vinyls, hier so oder vielleicht auch nur so ähnlich als Loop auszumachen, es sagt uns, Ende, Stopp, die Zeit steht still. Zum Teufel mit den guten Vorsätzen, denn leicht ist das nicht. We'll be right back. Cologne. Bei zum Teil heftigen Regen durchschritt ich kurz nach Mitternacht die Rotlichtgasse der südlichen Innenstadt von Groningen. Durchschritt? Nein, ich hastete. Vorbei an den Schaufenstern rechts und links von mir, hinter denen Frauen saßen, die mir etwas zuriefen, die den Arm ausstreckten und dabei den Mittelfinger der Hand krümmten. Die Botschaft? Na Süßer, komm schon. Eine erhob sich von ihrem Hocker, schwang lasziv ihre Hüften. Ich sah das aus den Augenwinkeln, wollte nicht gaffen, wollte nicht wegschauen, weder in den Himmel noch auf meine durchnässten Schuhe, wollte lächeln, aber nicht blöde lachen, wollte vor allen Dingen halbwegs pünktlich sein in diesem verdammten Club oben am Markt. War der einzige in dieser Gasse, die, bestenfalls 150 Meter lang, in dieser Situation irgendwie kein Ende zu nehmen schien. Daran muss ich denken, jetzt wieder. Dieser Actress macht es mir nicht leicht. Einer seiner Titel hört auf den Namen Time. Zeit also, wir hören ihn hier im Hintergrund. Umbenannt habe ich ihn. Eigenartige Assoziation, merkwürdiges Kopfkino, zugegeben, denn er ist mein sogenannter Rotlicht-Track. Aber wenn Kopfkino, Assoziation nicht bei Actress, wo dann? Ich sehe herrenlose Schiffe übers Wasser gleiten, vermute fiese Gestalten mit einem Strick in der Hand hinter der Tür. Und ich sehe, wenn ich die Musik von Actress höre, einen alten Arbeitskollegen aus den Tagen meiner lange zurückliegenden Zivildienstzeit, der mir irgendwann eröffnete, er treffe sich regelmäßig mit einer bulgarischen Prostituierten in einem Pornokino hinterm Bahnhof. Ich nickte, so spektakulär fand ich das nun auch nicht. Und schüttelte den Kopf, wann immer er mich drängte, ihn doch einmal zu begleiten. Immer wieder schüttelte ich den Kopf, bis ich ihn eines Tages fragte, ob man da in der Puffbar auch etwas trinken könnte. Da gibt's eine kleine Bar, sagte er. Gut, ich ließ mich breitschlagen. Wir betraten den Laden, ich blieb angespannt und wie angewurzelt im kleinen Barraum stehen, hoffte, dass kein Bekannter da sei und trank Bier. Er verschwand in einem der drei oder vier Kinoräume, kehrte zurück und machte ein langes Gesicht. Was denn los, fragte ich. Die Bulgarin ist nicht da, sagte er. Vielleicht kommt sie noch. Sie hat es immer sehr eilig. Kommt nicht mehr, sagte er. Lass uns abhauen. Thank you. Cologne. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Ich glaube, im Barraum des Pornokinos. Lass uns abhauen, sagte mein damaliger Freund, mein Begleiter. Sekunde, sagte ich. Schauen möchte ich schon mal kurz. Ich war nun doch neugierig geworden, verließ meinen Barhocker, betrat den Gang zu den Kinoräumen, schob den schweren Vorhang vor der erstbesten Türöffnung beiseite und sah nichts. Es war stockfinster. Obwohl es auf der Leinwand links von mir schon erkennbar recht lebhaft zuging. Mein Blick schweifte von dort ab in den Raum und ich machte eher schemenhaft einige Gestalten aus, die regungslos auf hölzernen Bänken saßen und nach vorne starrten. Mehrheitlich trugen sie einen Hut auf dem Kopf. Das immerhin war zu erkennen. Ich vernahm ein leises Flirren, das die Stelle hier im Raum eher zu betonen, denn zu vertreiben schien. Elektronische Musik, wabernde Klänge mit bestenfalls, ich sag einmal, 80 Beats pro Minute. Ein durch und durch merkwürdiger Sound, den, wäre es nicht so absurd, ich aus heutiger Erinnerung glattweg Actress in die Schuhe schieben würde. Jahre später drückte mir ein Freund Musik mit ähnlich albtraumhaften Slow-Motion-Beats in die Hand. Er hatte seine Drogensucht erfolgreich bekämpft und versteifte sich seit einiger Zeit ganz und gar auf Krafttraining. Fraß muskelbildendes Pulver ohne Ende und stemmte Gewichte zu eben jener Musikbegleitung. Komm doch mal mit, sagte er. Mit ins Studio. Aber ich lehnte dankend ab und sagte, Studio finde ich schon gut, aber bitte eins mit Mikrofon. Handeltraining. Mir war das lästig und natürlich auch zu schwer. Schon damals nämlich suchte ich vor allem dies, Leichtigkeit. In den frühen Tagen des neuen Jahres endlich schien ich die ja nun gefunden zu haben und dann das. Actress. Seitdem verbringe ich den Großteil meiner Tage zu Hause, brüte vor mich hin und werde das Gefühl nicht los, mir seien darüber bereits große dunkle Flecken am Hals gewachsen, so wie bei einer Giraffe. Mehr noch, ich bekomme Platzangst, brauche vermutlich dringend eine neue Behausung, zweistöckig, eine Etage für den Körper, die darüber liegende bei durchbrochener Decke für den Kopf. Giraffen haben es nicht leicht hierzulande, trotz aller auch noch so gut gemeinten Vorsätze. Auch die Echse, gespielt von Michael Hatzius, hat darauf gestern Nacht noch eindringlich hingewiesen, bevor der Zugriff erfolgte und Dieter Nuhr erschien, fraglos ein Agent des Systems. Was eigentlich sagt Actress selber zu seinem Werk Ghettoville? An den Schriften kleben Tränen. Die Welt ist so eben, wie sie ehedem mal war. Und die Vögel schauen zurück durchs Fenster auf den Käfig, in dem sie einst ihr Dasein fristeten. Zugegeben, das alles wiegt schwer und kann einem glatt über den Kopf wachsen. Ob nun mit oder ohne Flecken am Hals. Zum Glück aber geht es ja auch einfacher. Nämlich so. Cologne. Gute Nacht. My life has come apart, and I can't find a place to start. You're the only one who can get through. But now you're on a twisted line, your anchor is all curled and twined, and I'll no longer play the clown. Out from my hand. reach out while you can. It's just like in geometry, the distance between you and me stretches all around the globe to one point. Scientists and engineers will only amplify your fears, but I'm the one who really cares for you. You get out of yourself when you lie. I think I see you floating by. Why won't you reach out for my hand? While you can. If you've got nothing to hide, why don't you let me decide before you throw away all your life? And you act like you don't care. Act like you don't care. That won't get us anywhere. Why won't you reach out for my hand? And why won't you reach out while you can? Why won't you reach out for my hand? Changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble. How they fill my eyes. All my sorrow set tomorrow. Take me back to my own home. All my crying. All my crying. isn't it a shame how we break each other's hearts, cause each other pain, how we take each other's love without thinking anymore. Getting